Schritt B, Übung 10. B. Ah, guten Abend, Herr Both. Guten Abend. Können Sie bitte die Musik ausmachen? Das ist ja ein furchtbarer Lärm. Oh, das tut mir leid, aber ich feiere heute mit Freunden meinen 30. Geburtstag. Alles Gute. Aber müssen Sie denn in dieser Lautstärke feiern, dass wir gleich aus dem Bett fallen? Das ist wirklich nicht in Ordnung. Oh, das war keine Absicht. Aber wissen Sie, man wird ja nur einmal im Leben 30. Und das muss doch richtig gefeiert werden, finden Sie nicht? Aber doch nicht so laut. Das geht doch nicht. Man muss doch auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Naja, da haben Sie natürlich recht. Aber es ist doch nur heute. Können Sie nicht ein Auge zudrücken? Es wird dann auch bestimmt nie wieder vorkommen. Also gut, dann seien Sie doch bitte so nett und machen Sie die Musik wenigstens ein bisschen leiser. Wir müssen nämlich morgen früh aufstehen und arbeiten. Ja, klar. Und wenn es immer noch zu laut ist, sagen Sie bitte Bescheid. Oder Sie kommen und feiern einfach mit. Tja, das ist auch eine gute Idee. Du, Clara, geh schon mal ins Bett. Ich komme gleich. Also dann.